Hallo, hier ist Martin Kohlstedt und ihr hört Radio Ein Marabout-Thema 2019. Martin Kohlstedt, das aktuelle Album Ströme und die Tour. Mit dem Gewandhauschor Leipzig. 9. November Hamburg, Leißhalle. 17. Dezember Erfurt, Alte Oper. 18. Dezember Berlin, Konzerthaus. 8. Februar Hannover, der Kuppelsaal und am 9. Februar im Gewandhaus Leipzig. Der Künstler im Interview in diesem Jahr auf Radio Marabu im großen Album-Special mit Annette Schilling. Martin Kohlstedt, das Album Ströme mit dem Gewandhauschor Leipzig. Hallo, hier ist Martin Kohlstedt und ihr hört Radio Marabu auf Kurzwelle 61.50. Der Körner liest ausgewählte Gedichte von und mit Hans-Peter Körner. Erik Kästner, der Juni. Die Zeit geht mit der Zeit, sie fliegt. Kaum schrieb man 6 Gedichte, schon ist ein halbes Jahr herum und fühlt sich als Geschichte. Die Kirschen werden reif und rot, die Süßen wie die Sauern. Auf zartes Laub fällt Staub, so sehr wir es bedauern. Aus Gras wird Heu, aus Obst Kompott, aus Herrlichkeit wird Nahrung. Aus manchem, was das Herz erfuhr, wird bestenfalls Erfahrung. Es wird und war, es war und wird. Aus Kälbern werden Rinder und, weil es zur Jahreszeit gehört, aus Küssen kleine Kinder. Die Vögel füttern ihre Brut und singen nur noch selten. So ist bestellt in unserer Welt, der besten aller Welten. Spät tritt der Abend in den Park mit Sternen auf der Weste. Glühwürmchen ziehen mit Lampions zu einem Gartenfeste. Dort wird getrunken und gelacht. In vorgerückter Stunde tanzt dann der Abend mit der Nacht in kurze Ehrenrunden. Am letzten Tische streiten sich ein Heide und ein Frommer, ob's Wunder oder keine gibt. Und nächstens wird es Sommer. Outside, I took it remote. I wanted a bed. Tell the story or it goes. Tell the story or it goes. Full time, you talk your money up. While it's living in a coal mine. Took time to call your ma. Hey ma, hey ma. Told folks you know you mope it up. Well you wanted it to hold that. You're back and forth with that. I waited outside. I was talking on door. To the wall from dusk till dawn. Let me talk to him. Let me talk to him all. Full time you talk your money up while it's living in a coal mine. Full time to call your ma. Hey ma, hey ma. Tall folks, you know you mop it up, but you want it as your land. You're back and forth from flat. Bon Iver auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Das ist Guitar X, Erich Kästner, davor Juni, vorgetragen von Hans-Peter Körner. In dieser Stunde im Interview Joachim Witt, außerdem Julia Reinhardt. Sie ist zurück mit der Klassiker. Jürgen Iger geht zum Elton John und jetzt die neue Single von Bruce Springsteen, The Boss, There's Go My Miracle. Sunrise, sundown, the streets gone, golden brown, harbor skies above. Searching for my love, searching for my love. There goes my miracle, walking away, walking away. Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Jahrgang 49 hieß in der DDR mal eine professionelle Abspaltung des Oktoberclubs. Jahrgang 49, das trifft zu auf Bruce Springsteen, er ist im September dran, wird 70, und auf meinen Gast Joachim Witt, der hat es bereits im Februar hinter sich gebracht. Wir hören ihn in dieser Stunde auf Radio Marabu. Gleich Julia Reinhardt mit der Klassik nach Sufjan Stevens' All of Yourself, eine Single, die auf Vinyl erscheint. Radio Marabu. Guitar X. Mit Marcel Fischer. Die neuesten Hits der Alternativszene, Interviews, Comedy und eine ganze Prise mehr. You make me feel so good. Guitar X. Mit Marcel Fischer. Nur auf Radio Marabu. Marabu Goes Classic. Die CD-Vorstellung der Woche. Im Fokus Ragnar Schirmer mit Madame Schumann bei Berlin Classics am 10. Mai 2019 erschienen. ...2019 feiert eine der herausragendsten Künstlerinnen des 19. Jahrhunderts ihren Geburtstag. Vor 200 Jahren erblickte Clara Schumann das Licht der Welt. Ihr widmet die Pianistin Ragnar Schirmer, die sie schon lange mit ihrer künstlerischen Vorgängerin auseinandersetzt, eine besondere Hommage. Aus der reichen Konzerttätigkeit Schumanns suchte Schirmer zwei originale Konzertprogramme heraus und so vereint Madame Schumann eine Kammermusik-Matinee von 1847 aus Berlin und ein Solo-Rezital ihrer England-Tournee von 1872. Mit diesen zwei sehr typischen, gleichzeitig auch besonderen Programmen gibt Schirmer einen guten Einblick in das Leben und Wirken von Clara Schumann. Die Pianistin Ragnar Schirmer ist schon seit langem dafür bekannt, sich explizit mit dem Leben von Clara Schumann auseinanderzusetzen. Ich habe alle Tagebücher zu Hause, ich habe alle Briefe zu Hause, ich habe sämtliche Biografien, die es gibt, die Aufzeichnung der Kinder. Ich finde es unglaublich spannend, sich mit diesem Leben zu beschäftigen und für mich ist sie ein großes Vorbild, so Schirmer. Ragnar Schirmers künstlerische Arbeit wird von der Liebe zum Detail und der Suche nach verborgenen musikalischen Bezügen geprägt. Zu Beginn ihrer Karriere erregte die zweifache Bach-Preisträgerin mit den Goldberg-Variationen Aufsehen. Für die Gesamteinspielung von Händels Klaviersuiten ehrte sie die Stadthalle mit dem Händel-Preis. Ihre Diskografie umfasst neben zwei hochgelobten Haydn-Alben unter anderem Werke von Beethoven, Chopin und Schnittke. Am 75. Hochzeitstag der Schumanns spielte Schirmer 2015 das Album Liebe in Variationen ein. 2017 folgte das einzige Klavierkonzert der jungen Virtuosin aus dem 19. Jahrhundert. Im Folgejahr wurde Clara, ein Spiel für Ragnar Schirmer und Puppen, in Halle uraufgeführt. 2019 bringt Schirmer nach umfangreichen Vorstudien verschiedenste Konzertprogramme von Clara Schumann möglichst vollständig an Originalorten zum Klingen. Angekündigt wurde Clara Schumann bei vielen ihrer Konzerte auf Plakaten und Programmheften als Madame Schumann. Einzelne Werke aus ihren Konzerten wurden sogar mit dem Vermerk Played by Madame Schumann herausgegeben. Quasi ein Gütesiegel für ihre Zeitgenossen und für Ragnar Schirmer heute ein weiterer bewundernswerter Aspekt. Aus über 1300 Programmzetteln, die sie im Laufe ihrer regen Konzerttätigkeit gesammelt und aufbewahrt hat, suchte sich Schirmer nun genau diese beiden Programme heraus. wie viele großartige Werke sie in ihrem Leben studiert und zur Aufführung gebracht hat, ist gänzlich einmalig. So die Hallenser Pianistin. Auch die Formen, Reihenfolge und Gestaltung ihrer Konzerte hat mich fasziniert. Sie hatte die wichtigsten Musiker ihrer Zeit als Partner an ihrer Seite und die meisten Konzerte präsentieren sich als abwechslungsreiche Zusammenstellung verschiedener Musikgenres. Das vorliegende Album ein perfekter Beweis dafür. Thank you. letzte Woche Sorgen gemacht haben mit Julia Reinhardt. Ist alles in Ordnung? Sie hatte ein Kabelproblem bei ihrer Technik. Diese Woche ist sie wieder da mit der Klassik. Bei Julia Reinhardt denken wir natürlich auch an Shakespeare. Sie hat die wunderbaren Shakespeare-Monate auf Radio Marabu gestaltet. Und hier ist die neue Single von Shakespeares Sister, All the Queen's Horses, aus ihrer Greatest Hits. Shakespeare Sister, Jürgen Eger mit Egers Worte. Es geht um Kochen und um Elton John gleich. Joachim Witt zu Gast in der nächsten halben Stunde. This is not for motherfuckers. This is hot Marabou. Der 19. Erkater Radiotag. Am Samstag, den 15. Juni 2019, trifft sich Europas alternative Radioszene zum Radiotag in Hilden. Radio. Zu Gast ist unter anderem Jingle Gott, Alpha Sound Gründer und Radio Atlantis Mastermind Steve England. Steven England. Big Steve Showtime. Beginn ab 13 Uhr. Eintritt 12 Euro. Alle weiteren Details auf www.offshoreradio.de. Op zaterdag 15 juni 2019 komt de alternatieve radioscene van Europa in Hilden bijeen voor de 19e radiodag. Vrije Radio Tip! Onder de gasten is Radio Atlantis-icoon, tegelijk jingle-specialist en oprichter van Alpha Sound, Steve England. Steve England, Steve England, Steve England. Aanvang 13 uur, entree 12 euro. Voor meer informatie, kijk op www.offshoreradio.de. Tot ziens, 15 juni in Hilden. Radio Atlantis. Egas Worte. Bla bla bla bla bla bla. In Gitarre X auf Marabu. Auch wieder witzig. Auf Tagesschau 24 melden sie, Deutschland gehen die Köche aus. Begründet wird, mäßige Bezahlung, stressig, arbeiten, wenn andere frei haben und so weiter. Eine Jungsche erzählt ihre berufliche Motivation. Sterneköchin werden, also Propaganda nachbeten und leben, irgendwo im Ausland. Das Witzige also, je mehr Köche und Kochshows im TV, desto weniger in der Realität. Aus Berlin, der Dichtersänger Jürgen Egger auf Radio Marabu. Im Zusammenhang mit dem Kommerzfilm über Elton John sagen sie, der Regisseur wurde gefeuert und ein anderer eingesetzt. Aha, Urheberrechte? Gibt es in der Kunst? Dort, wo Regisseure gefeuert werden, herrschen Unrecht und Kommerz. Und die Regisseure werden überall gefeuert und immer mehr. Als nicht eben selbstverständlich, mehr wie eine positive Sensation, erwähnen sie, Elton John habe nicht gewartet, bis irgendein Produzent, Regisseur sich überlegte, einen Film über ihn zu machen. Er hat das in die eigenen Hände und sozusagen ins eigene Geld genommen und den Film selbst produziert. Das verpflichtet das Deutsch-Untertanen angeblich öffentlich-rechtliche TV, dafür Reklame zu machen und zu jubeln. Man stelle sich vor, sie könnten erzählen, Stalin habe Filme, in denen er vorkam, selbst produziert. Oh Gott, Gesalbter, steh uns bei. Aber das Propagandawort der Propaganda, die nicht so geheißen werden darf, Personenkult, ist für den Stählernen reserviert und das weiß der Deutsch-Untertan so selbstverständlich, dass er die Reservierung gar nicht erst merkt und also kommt er nicht auf die Idee, dieses Propagandawort zu denken. Denn auch Personenkult um Diana, die Queen und die Gruppe Queen darf nicht so heißen. Wenn ein Britpop-Weltstar sich selbst bejubelt und daraus noch Profit schlägt, ist es einfach nur eine Sensation und ein Kommerz-Reklamerummel. Aber nie und nimmer Personenkult. Bildung und Information gefährden den ruhigen Untertanenschlaf. Das waren Eggers Worte auf Marabu in einer Woche mehr. Build them. Jäger hat schon recht, mit dem Kochen ist es wie mit der Musik. Es ist immer mehr verfügbar, aber wir genießen immer weniger. Guess Kums jetzt, der Frontmann von Supergrass Salamander. Chainsaw couldn't cut you. Quicksand wouldn't pull you down. My heart beats only for you. It won't stop till you let me go. Outside it's a jungle, so tell the kids not to wake me up. Off the page on the pillow, I fall asleep to the radio. Just hollow waves of opinion. I guess time's gonna take us, take us, and take us. No past, no future. Just your touch make me feel alive. Marabu, Hot Chip und Metronomy. It's moving in the air. saddest news. What was just there was out of view. Running out of love. I always seem to hesitate. Too little always comes too late. There is a sound. Guitar X mit Marcel Fischer. Die neuesten Hits der Alternativszene, Interviews, Comedy und eine ganze Prise mehr. You make me feel so good. Guitar X mit Marcel Fischer. Nur auf Radio Marabu. I've been waiting around for someone like her to get in contact with me. She could be the greatest, I know she'd be the greatest if only she was open to see me. It's alright though. Cause I got time, time isn't my essence and time isn't the line, it's alright though. She'll give me a buzz, I'll call her my baby and she'll call me her cuz. Well, I think I'm in love cuz. Lately, I'll call you when I do nothing. Lately, I'll call you when I do nothing. Oh, well, that is love. Yeah, that is love when it's hard to do. It's a job for two. Hi, this is Gabriel from Metronomy, and you're listening to Marcel on Radio Marabu. Hey, hey, ich war da Goldener Mann. Europe's Alternative Music Radio Marabu. Hier ist Joachim Witt, ihr hört Radio Marabu auf Kurzwelle 61.5. Marabu, Radio Marabu. Europe's Alternative Music. Hey, hey, hey, ich bin ein Kind dieser Stadt. Zu Gast auf Radio Marabu ist Joachim Witt. Wir treffen uns am 1. Juni 2019 in Erfurt. Und in der Oper spielt Joachim Witt, aber nur wenige Meter weiter auf dem Domplatz Roland Kaiser. Musst du heute Abend lauter spielen? Ich habe ja den Vorteil, oder er hat den Vorteil, dass sich die Fans nicht überschneiden. Das ist eigentlich ganz gut. damit ist alles gesagt. Als wir uns das erste Mal zum Interview trafen, begann gerade dein Comeback mit der Flut. Wir sprachen damals auch über Wagner und jetzt bist du mit einem klassischen Orchester unterwegs. Eine logische Fortentwicklung? Ach, logisch kann ich so nicht sagen, weil das ist eher so, dass sich solche Dinge auch spontan einfach so ergeben, weil ich eingeladen wurde zur Wave Gothic Veranstaltung. Die findet ja einmal im Jahr statt in Leipzig und da war ich Gast und habe da gespielt und ja, und der Veranstalter war davon überzeugt, dass wir das auch auf die Beine stellen können außerhalb des Wave Gothic Festivals und eine Tournee machen, einfach mit dem Klassikorchester und so. Und dann zu meinem Geburtstag, das war halt das besondere Moment noch, und so zu meinem Geburtstag sollte dann das auch als Audio veröffentlicht werden und so. Da gibt es die CD. Dann, ja, gibt es die CD. Und halt die Tour dann im Anschluss, ne? Und so. War eine nette Idee, ist eine schöne, für mich eine schöne Auszeichnung so, weil auf normalem Wege wäre ich dazu so in dieser Form gar nicht gekommen, weil ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht hätte. Aber die Umstände haben es gebracht und es ist einfach fantastisch, eine fantastische Erfahrung und es ist ein wunderbarer Klangkörper. Ich bin nun auch gewohnt, mit Streichern schon zu arbeiten, das ist in meinen Arrangements, wenn hin und wieder ja immer Streicher und so, aber in dieser kompakten Form, dieses Orchester so richtig hinter sich zu haben, das ist schon beeindruckend. Kann ich mir vorstellen. Pop und Klassik werden ja in Deutschland immer strikt getrennt. Da sind wir so ein bisschen anders als andere. Was meinst du? Hauptsache macht Spaß, oder? Also ich habe das nie wirklich getrennt. Ich finde es auch Unsinn, dass es getrennt wird. Auch bei der GEMA getrennt wird, finde ich völlig unsinnig. Aber vielleicht kommt man ja mal zu anderen Entscheidungen. Mal Musik ist für mich Musik. Ja, so sehe ich das auch, so habe ich es auch immer gesehen. Auf deinem Konzert spielst du eines meiner ganz persönlichen Lieblingslieder, das ist auch auf der CD drauf, Wieder bin ich nicht geflogen. Wenn man jetzt auf deine Karriere schaut, dann bist du zweimal ganz, ganz, ganz hoch geflogen mit den Hits Goldener Reiter und Die Flut. Wie schaust du heute selbst auf deine Karriere zurück? Auch sehr dankbar eigentlich. Ich habe viel gelernt auch in den Jahren und habe auch einiges gemacht, was ich hätte vielleicht lieber nicht machen sollen. Aber es war immerhin auch ich habe viel gelernt daraus einfach, ne? Und es waren so Auf und Abs und auch musikalisch war es halt immer so mal eine neue Herausforderung, die ich mir dann selbst geschaffen habe. Und jetzt fühle ich mich so angekommen mit dem Rübezahl-Thema, fühle ich mich richtig angekommen. Dieses Jahr, diese Klassikgeschichte ist ja nur eine vorübergehende Sache, also Rübezahls Rückkehr steht ja schon auf dem Programm sozusagen und in diesem Sound möchte ich auch weiterarbeiten, das ist so richtig, damit fühle ich mich extrem wohl, auch mit der ganzen Mannschaft, die da drum ist. Und so. Du hast es ja schon angedeutet, was kommt in den nächsten Jahren, wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Genau, das ist also am nächsten Jahr kommt Rübezahls Rückkehr in dem Sound halt auch von Rübezahl, ne? und so weiter und naja. Aber ein zur Ruhe setzen ist noch nicht geplant. Ich glaube, das wäre auch ein Fehler in meinem Fall. Also ich brauche auch immer die Herausforderung nach wie vor und Musik ist mein Leben und es ist ja auch eine Frage. Die Gesundheit baut sich ja aus verschiedenen Faktoren zusammen und dazu gehört die Musik eben auch mit ihrer Emotionalität, mit ihren Vibes und das ist hat dann einen sehr günstigen Einfluss auf den Körper, finde ich. Ja, das kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. Für mich auch als jemand, der Musik empfängt und liebt. Wir leben ja aber jetzt in einer Zeit, wo sich immer mehr Künstler verabschieden. Gerade heute habe ich gehört, Jarlene Jeffries macht seine letzten Tourneen. Und das ist ja auch dann eine interessante Zeit. Und wir hatten vor 20 Jahren auch immer mal so die Fragen gestellt, wie hat sich die Musikindustrie verändert? Und jetzt sind wir ja nochmal 20 Jahre später. Was würdest du sagen, wie hat sie sich jetzt verändert, auch zum Jahr 2019 hin? Ich finde gar nicht, dass sie sich so sehr verändert hat. Ich meine, Hip-Hop gibt es seit Ende der 80er oder Mitte der 80er und da hat sich natürlich immer irgendwie mal was partiell verändert im Sound oder dies und das, aber grundsätzlich ist die Richtung geblieben, ist halt der Mainstream schlechthin so und diese ganze amerikanischen Produktion vom Rap jetzt mal abgesehen, dann ist, sind dann, oder Hip-Hop sind dann auch, haben ihren eigenen Sound und ich bin ja eher in einem anderen Segment, also ich bin ja eher in dem Hard Rock, eher Metal finde ich vielleicht ein bisschen zu streng definiert, aber so in die Richtung bin ich ja eher unterwegs und es ist alles sehr getragen und sehr, sehr tiefgehende Sachen, die auch, wie soll ich sagen, Also schon einen gewissen Anspruch haben. Ganz wichtig ist, dass du auch ein politischer Mensch bist. Und ich habe gerade heute noch deine Facebook-Seite geschaut und da hast du zum Beispiel geteilt das Rezo-Video. Was würdest du dazu sagen? Das Rezo-Video fand ich irgendwie ganz beachtlich, weil einfach so ein Ding da aus der Tasche zu zaubern, mit der entsprechenden Vorbereitung und mit das zu belegen, was so in der ganzen Zeit auch mit der CDU und grundsätzlich es geht ja um die Politik, die letzten Jahre gemacht wurde und so und über Jahrzehnte ja schon. Also es ist ja immer dasselbe irgendwie und so, aber dass er so richtig das mal so hinterfragt und aufgedeckt hat und so, dass es jeder verstehen kann, das war natürlich letztendlich das Gute und dann durch das Medium YouTube und so hat ja ohnehin das Fernsehen oder diese ganzen normalen Nachrichtengeschichten ja schon abgelöst. Das wollte ich auch fragen. Bist du da regelmäßig auch dabei? Also ich gebe es zu, dass ich da auch so einige Quellen habe bei YouTube, die ich dann hin und wieder mal schaue. Ja, ich bin viel auf viel YouTube, gerade so Hintergründe, wissenschaftliche Berichte und so weiter, Themen, die mich interessieren, einfach so. Darüber hinaus natürlich beschäftige ich mich eher mit alternativen Medien, nicht mit den Mainstream-Medien. Ich gehe eher auf Nachdenkseiten, Rubicon oder so, diese Richtung, und weil die Leute schreiben mir doch sehr viel unabhängiger als die Mainstream-Medien und deshalb, ich tauche da in die Mainstream-Medien nur noch sehr oberflächlich ein. Bei uns ist auch ein ganz alternatives Medium. Und das, was du jetzt vorgeschlagen hast, ist genau das, was ich eigentlich auch weiter empfehle. Man stößt aber durchaus auch relativ schnell, auch im Verwandtenkreis, durchaus dann auf Widerstände, dass man eben, dass da Leute sich wirklich noch an ARD und ZDF krallen, und ich bin da mittlerweile auch auf der Suche. Du, das ist, ich habe es mir schon lange abgewöhnt. Also durch die Informationen, die ich bekomme, und ich einfach weiß, wie die Dinge anders zusammenhängen und dass viele Dinge einfach manipuliert sind, auch viele Nachrichten entsprechend, und die Leute einen auch oft für dumm verkauft werden und so, und das soll auch so sein. Es gibt Dinge, die sollen nicht unbedingt hinterfragt werden, und das finde ich sehr bedenklich, gerade in der Demokratie und so, ne? Oder wenn man das als demokratischen Vorgang bezeichnet, ist es auch irgendwie fragwürdig, das Ganze, so diese Manipulationsversuche. Ja, auf jeden Fall. Ich fand bei Rezo beeindruckend seinen Einsatz für den Frieden, auch die Darstellung der Drohnenkriege, die von Deutschland ausgeführt werden. Letzte Frage, wir sind zu diesem Interview mit Bärten erschienen. Machen Bärte jünger oder älter? Also mir sagt man immer, Bärte machen älter. Ja, mir auch. Ja, aber es interessiert mich in feuchten Kehricht, muss ich ehrlich sagen. Und das interessiert mich überhaupt nicht. Wenn jemand das ist gut. Sagt, irgendwie mach mal den Bart weg. Du siehst ja viel älter aus. Also erstmal müsste man mich fragen, macht es mir überhaupt was aus, älter auszusehen? Man krallt sich immer so an jugendliches Aussehen. Das finde ich einen totalen Schwachsinn. Schwachsinn, genau. Damit beenden wir das Interview und spielen Joachim Witt auf Radio Marabu. Ich danke dir, war wieder gut. Danke dir. Die Sonne verschwindet hin. Hinter einem Baugerüst. Letzte Strahlen brennen sich in mein Gesicht. Ich setz mich vor und gucke in das Stahlgeflecht. Mein Herz macht dumm, dumm, dumm und sticht. Bin ich nicht geflogen? Wieder krieg ich nicht den Bogen. Tut mir leid, tut mir leid. Alles auf Stopp, mir fallen meine Träume ein. Ich setze zum Sprung ab in die Illusion. Und obwohl mein Herzton immer gleich erscheint, beginn ich zu zittern. Und dann weiß ich schon, bin ich nicht geflogen. Wieder krieg ich nicht den Bogen. Tut mir leid, tut mir leid. Durch das Gitterwerk. Ich schließe die Augen vor dem Morgenrot. Ein kleiner Vogel zwitschert durch den Zauberwald. Von Autos, Häusern und der Menschenflut. Bin ich nicht geflogen. Wieder krieg ich nicht den Bogen. Tut mir leid. Dankeschön. Dankeschön.